Abschnitt 10 aus 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Auf der Dingstätte. Falbten spät im Herbst die Blätter, ward ein offenes Ding gehalten. Denn der Pflichtge soll sich lösen und der Frevler darf nicht schalten. Unter Friggas heil'gem Baume scharten sich die Gaugenossen, Edelinge, freie Bauern, eigner Leute, niedre Sprossen. Grünt sie noch auf deinem Anger, Aldinghaus, die alte Linde, die dem Knaben sang und sage, zugerauscht im Abendwinde? Aldinghaus, zu klug geworden, sind die Menschen unserer Tage, längst verhauen ist deine Linde, längst verschollen sang und sage. Später Herbst, die Blätter falbten, Kopf an Kopf auf weiter Wiese, tosten blond gelockte Sachsen, mancher Stumpf und mancher Riese. Nächst dem Baume war die Dingstatt, eingehegt mit Haselzweigen, tief gebückt am Stamm der Linde stand der Graf in düstrem Schweigen. Vor ihm auf dem Sandsteintische Schwert und Strick, der alte Frone, Sweet Galuppe, ihm zur Seite, rief hinaus mit heißem Tone. Schöffen 12, geschworne Männer, tretet in den Kreis mit Ehren, dann Herr Gero, Königsbote, recht zu nehmen auf Begehren. Elmar, Falk vom Habichtshofe, streng geheischt bei Leib und Leben, tritt herein auf grünem Rasen, einem Mann sein Recht zu geben. Dumpfes Murren, hohen Hauptes, schritt der Sachse in die Runde, fest und hart in Gang und Miene, ob auch krank an tiefer Wunde. Sprach der Graf in lichter Sonne, heischt das Recht des Rechts zu pflegen, Schöffen, ist es Stund und Stille, hier ein offenes Ding zu hegen? Jene drauf, des Rechts zu pflegen, kommen wir bei Mittagshelle, und ein offenes Ding zu hegen, beides ist es, Stund und Stille. Dann der Graf nach langem Zögern, auf den Tisch gestützt, die Hände, recht und echt beginnt die Sache, geb ihr Gott ein gutes Ende. Schöffen, euch gebührt zu sitzen, Sweet Galuppe, schließt die Schranken, ihr im Umstand, brecht den Frieden nicht mit Drang und Schrei und Zanken. Gero, habt ihr Harm und Unbill, wieder einen Mann zu rächen, mögt ihr unter Eid die Klage, sondern Neid und Arglist sprechen. Gero rief, so Gott mir helfe, diesen hier wie fromm er gleise, Elmar, Herrn vom Habichtshofe, hört, wes ich ihn schuldig heiße. Mich, der ich im Gau des Königs heil'ge Macht und Würde trage, hat er meuchlerisch und mordlich angerannt im wilden Hage. Half mir nicht mein guter Engel, lag ich tot von seiner Schneide, drum des Königs Friedensbruches zeih ich ihn bei meinem Eide. Dann um Götzendienst und Zauber heischt ich ihn in Ring und Runde, seine Buhle ist das greise Hexenweib im blauen Grunde. Neulich noch, am Balderfeste, aß er von den Opferrossen. Still, im Umstand seh ich manchen seiner nächt'gen Sudgenossen. Mehr, noch mehr, das Haus des Grafen, seines Nachbars brannt er nieder, seines Freundes, der ihn hegte, nur zu glimpflich, nur zu bieder. Der um freches Wort den Frechen endlich wies von seiner Türe, ahnungslos, dass eines Schelmen Rachedurst im Gluten schüre. Hier die rechte Hand erheb ich, sonder mein, die Wahrheit sag ich. Elmar, Falk vom Habichtshofe, dich auf deinen Hals verklag ich. Rauscht ein Kranich her vorüber, das an stiller Bergeshalde ruht und aufgescheucht vom Jäger mit Gekreisch entfloh dem Walde? Brauste durch den Ring der Sachsen, Wut und Wehruf tausendstimmig, Merinhard, der freie Bauer, hob die Faust und lachte grimmig. Über Achsel blickte Elmar mit Erröten auf den Sprecher. Schämen muß sich der Besiegte über Mocht in Schuft und Schächer. drauf der Graf, des Bischofs Neffen, seh ich hier in harter Fehde. Elmar, du vernahmst die Klage, dein ist jetzt die Widerrede. Richter sind und Eideshelfer, standesgleiche Edellinge, diese auf den Schöffenstühlen, jene dort im Männerringe. Aus des Männerringes Freien darfst du dir den Fürsprech wählen, brauche dich des Rechts dem Besten, kann das Wort im Eifer fehlen. Elmar sagte, einen Fürsprech, Zungenscharfen und Beredten, führt ich sonst, er schläft und heute will ich mich allein vertreten. Einer riet mir, nächst den Göttern, trau dir selbst und deinem Schwerte, dann dem Ross und dann dem Freunde, wenn er neunmal sich bewährte. Zwar in fein verschlungenen Sätzen, kluge Worte klug zu stellen, lernt ich nicht von Wogenreitern, nicht von rauen Waldgesellen. Warm das Herz und kühl den Schädel, biet ich trotz des Feindes Tücken, und in Not und rechter Sache wird das rechte Wort sich schicken. Königsbote, falscher Neiding, Traun, du hassest mich unsäglich. Hasst ich dich, mir wär es Schande, denn du bist zu klein und kläglich. Ist mir leid um meinen Namen, dass ihn nur gehaucht dein Odem. Was du sprichst, das ist besudelt, denn dein Hauch ist giftger Brodem. Männer, wes er mich bezichtet, solch Verruchtes tat er selber. Tatst du nicht? Mir in die Augen, sieh und sage nein, du Gelber. Hat er Blut an mir zu rächen? Trat er offen mir entgegen, frei dem Freien zu bezahlen, Hieb mit Hieben, Schlag mit Schlägen? Laura, aus dem Hinterhalte, sandt er mir sein tückisch Eisen, hier die Wunde, die noch blutet, mag sein Bubenstück beweisen. Traf ich ihn an seinem Leibe? Zeig er doch ein blaues Fleckchen, Schrund und Beule, nur den kleinsten Riss am zarten Seitenrückchen. Viel zu rein sind meine Hände, solchem nur den Bart zu raufen. Zwar ein paar unmilde Worte, sagt ich ihm und ließ ihn laufen. Doch er schwor, den Schrei zu hohen Himmelsmächten soll man ehren? Geht, wer eine Meintat übte, kann auch einen Meineid schwören. Elmar, sieh nach deinen Worten, rief der Graf. Nach seinen Werken? Sehe jeder, mich zu schirmen ist mein Recht, das sollt ihr stärken. Doch du schmähst des Königs Boten. Wahrheit sprechen heißt nicht schmähen. Königsbote, selbst der König, muß für sein Behaben stehen. Auch der König hat die Treue, gegen Land und Volk zu halten. Sei er stark, doch weiß und milde, also lehrten uns die Alten. Sandt er den und keinen bessern, lernt das Volk den König hassen. Dächte wie das Volk der König, diesen wird er peitschen lassen. Rief der Graf, ich muß dich mahnen, Sachsenschädel, harte Knorren. Elmar sagte, starke Herzen, unentwegt und unverworren. Rab, der greise Eschenburger, warf zurück die krausen Zöpfe. Freilich waren unsere Klingen härter einst als eure Köpfe. Kärglich uns die Luft zu messen, seid ihr krämerhaft geschäftig, doch die breite Brust des Sachsen atmen will sie voll und kräftig. Auch der Zorn hat seine Rechte, Worte sind des Schwertes Klirren, Taten sind des Schwertes Hiebe, Elmar, lass dich nicht beirren. Elmar sprach, des Götzendienstes, zeiht er mich vor Ring und Dinge? Trügt ihr's, so ich frech zu höhnen, euern Gott mich unterfinge? Wo ich mich in Demut beuge, darf ein Tor nicht ruchlos schelten. Was euch heilig, will ich achten, was mir heilig, lasst es gelten. Euern Priestern, euern Mönchen, Zins und Zehnten gab ich willig. Sprecht, was habt ihr uns gegeben? Lasst uns atmen, das ist billig. Nein, ihr braucht sie nicht zu dulden, Menschenrechte müsst ihr ehren, erstes Recht ist Recht zu beten, und das darf kein König wehren. Irren wir? Vielleicht. Was atmet, irrt und tappt in Finsternissen, blödes Auges, die Lebendigen glauben und die Toten wissen. Irr ich? einer ist der Hohe, einer ist der Ebenhohe, und der Dritte, drei sind einer, flammen drei in einer Lohe. Heißt das Götzendienst, ihr Männer, klingt euch das wie fremde Meere? Und doch ist es Quell und Ursprung unseres Wahns und eurer Lehre. Wisst ihr Besseres, dünkt euch besser, was man nur mit Schwert und Gluten predgen mag den Hoffnungslosen, die verhungern und verbluten? Ihr entsinnt euch, doch ich schweige, nur noch dieses, hier der Freche, schalt er mich nicht einen Brenner, wähnend, dass ich widerspreche? Sachsen, gegen solche Schmähung mag ein Franke sich empören, mir geziemt es, nichts zu sagen, euch gebührt es, nichts zu hören. Drauf der Graf, der Widerklage, muß ich manches Wort vergessen. Rab, ich will nothaftem Manne nicht mit karger Elle messen. Falk, tu dadurch Urkundsmänner, dass der Kläger falsch berichtet. Waffen, hätt ich Urkundsmänner, nimmer stünd ich hier bezichtet. Dennoch, einen kann ich stellen, Kläger, tritt hervor als Zeuge, widersprich dir selbst, sei ehrlich, sei zum ersten Mal nicht feige. Sag, denn niemand weiß es besser, sag, ich log, doch ich verzichte, bleib nur schlecht, mir ist ein Greuel, jede Gunst von solchem Wichte. Beiß dir nur die grünen Lippen, blutig nicht, du hast nur Galle, dass du logst, mein Gott und deiner, weiß es, und ihr wisst es alle. Stotternd sprach der dürre Franke, will der Graf sich nicht bequemen, vor der Unbill eines Wilden mich in bessern Schutz zu nehmen? Drauf der Graf, in jungen Köpfen wirbeln wie das Rad im Sporne, rastlos rollend die Gedanken, und die Zunge dient dem Zorne. Und der Zorn hat seine Rechte, wie zu Dank mir jetzt erfahren, doch ist's gut, bei warmem Herzen sich den Schädel kühl zu wahren. Falk, du tobst, dir ist verstattet, Eideshelfer zu begehren, sieben Hände, sechs und deine, heischt das Recht, dich loszuschwören. Kühl den Kopf, mit Zucht und Sitte ziemt es sich, um Gunst zu werben, sei bescheiden, deine Sache steht auf Leben und auf Sterben. Elmar drauf, wohlan, ich frage, wer hier von dem Rat der Zwölfe, wer dort aus dem Ring der Hörer, edler Mann, mir Rechtes helfe? O, wie rasch sein helles Auge Schöffenbank und Ring durchspähte, keine Regung, bis zum Nacken schoss ihm Dunkle, dunkle Röte. Sprach der greise Eschenburger, soll sein Läuterruf erschallen und aus Sachsenbrust dem Sachsen keine Antwort widerhallen? Was? Noch schwingen freie Flügel, auf der Eschenburg die Raben. Falk, ich werde für dich schwören. Graf, ihr könnt den Eid mir staben. Niemand folgt, wer sonst die Augen schweifen ließ mit keckem Mute, sitzt gebückt und stiert zu Boden, still, als ob die Nas ihm blute. Stiert nur, wägt nur, überlegt nur, freilich, doch allein, indessen, mögen in der Sterbestunde euch die Heiligen vergessen. Rief herüber aus dem Ringe Merinhard, der freie Bauer, weh, dass wir kein Wappen führen, mir und manchem macht es Trauer. Dürft ein Bauer Bauernehre für den Edelherrn verpfänden, Falk, wir alle würden schwören, tät es Not mit blut'gen Händen. Tausend Kehlen riefen Beifall aus der dicht gescharten Menge, trotzig halb und halb verlegen, stierte Gero ins Gedränge. Sprach der Falk, ich muß euch danken, wenn ich Ohm und Bruder hätte, Vetterschaft und Schwäherzippe, stünd ich nicht auf dieser Stätte. Einzler Baum ist leicht zu fällen, rast der Sturm im ins Geäste, kracht die Wurzel, schnell entflattern all die Finken seine Gäste. Las ich doch im Runenbuche, Schmeichelworte hörst du heute, ladet morgen dich der Richter, gibt dir niemand das Geleite. Gab mir niemand das Geleite, brauch ich niemands Gunst zu loben, Meine Zeugen, meine Helfer sind die Wissenden dort oben. Graf, ihr sagtet meinesgleichen, seien berufen, mich zu richten. Meint ihr diese? Auf die Gleichheit muss und mag ich gern verzichten. Meinesgleichen? Königsknechte? Traun, ich wähne ärgre Schelme. Als der Schelm, der mich verklagte, gingen niemals unter Helme. Aber Macht ist Recht, der Fremde, nützen kann er oder schaden. Drum, ihr Sachsen, kluge Streber, werbt ihr klug um Gunst und Gnaden. Seine Worte sind Beweise, meine Worte Windesrauschen. Sprech ich, gafft ihr in die Bäume, spricht er, neigt ihr euch zu lauschen. Vor dem Tagesgötzen liegt ihr, auf dem Bauche wie befohlen, statt mit freigehobener Stirne festzustehen auf eigenen Sohlen. Ihr, zu einer blassen Meinung, könnt ihr nicht den Mut erbringen? Wie gelänge es euch zu kühner Rettungstat euch aufzuschwingen? Nein, ihr seid nicht meinesgleichen, nur Gesindes in Gesinde. Wartet nur, man wird euch lohnen, Gunst ist Schnee mit dünner Rinde. Wartet nur, ein kahler Franke wird in eure Wolle schlüpfen und wo ihr mit Mühe sätet, lachend eure Gaben knüpfen. Freien Männern zu gebieten, schönstes aller Königsrechte. Armer Ludwig, dir zu Füßen liegen willenlose Knechte. Drauf der Graf, nach Fug beendet und geschlossen ist die Frage. Elmar, deine Widerrede brachte nicht zum Fall die Klage. Ohne Zeugen, ohne Helfer bist du sieglos hier geblieben. Nun, ihr Schöffen, eures Amtes ernste Pflichten mögt ihr üben. Dreifach ist der Falk bezichtet, hart bedrängt an Leib und Ehre. Freie Edle, wägt behutsam eures Worts Gewalt und Schwere. Euer ist's, das Recht zu weisen und das Urteil dann zu finden, dass ich es auf Königsnamen als ein rechtes mag verkünden. Alles stumm, die gelben Blätter bebten von den Lindenästen und die kranke, kühle Sonne stand in Wolken tief im Westen. Und ein kleiner Vogel zirpte, hoch im Wipfel leise klagen. Winter wird es, trüber Winter, ach, wie werd ich's nur ertragen. Tief gebückt und Bein auf Beine saß der Graf, und nur zu Zeiten ließ er traurig düstre Blicke über den Verklagten gleiten. Bei den Schöffen Rat und Raunen endlich war der Schluss gewonnen. Streichend durch die Locken sagte Dodiko vom Eberbronnen: Erstes Wort dem jüngsten Manne, bin ich gleich dem Falken huldig. Dennoch, ob mit schwerem Herzen, heiß ich um Verrat ihn schuldig. Dietmar drauf, sein kluger Vetter, stotterte: In diesem Falle, ich desgleichen, Wolf und Rolf vom Turm und alle. Bis auf Raab, der grimme Kämpe, sah verächtlich auf die Elfe. Hört mich, ich, der Eschenburger, sprech ihn los, so Gott mir helfe. Langsam sich vom Stuhl erhebend, nahm der Graf das Wort und sagte: Recht sei Recht, mit Achtung lausche unserm Wahrspruch der Beklagte. Elmar, Falk vom Habichtshofe, schwere Untat ward beschworen, um Verrat an deinem König hast du Hand und Hals verloren. Zwar ins Wilde braust die Jugend, sänftig nicht der Rat der Alten, weil du vaterlos und feurig mag für strenge Milde walten. Nun vernimm, dein Gut und Erbe ist verstrickt und königseigen, Haus und Hof vom Grund zum Giebel, Feld und Wald mit Zopf und Zweigen. Rechtlos, Elmar, bist du selber und in Acht und Bann gesprochen, friedlos, wehrlos, des zum Zeichen wird dein Pflug und Schild zerbrochen. Sieh dich vor, mit einem Rosse hast du Mark und Gau zu räumen, eh zum dritten Mal die Sonne scheidet von des Osnings Bäumen. Das ist Königsrecht im Lande, dennoch, Elmar, darfst du hoffen, an den Königsstuhl in Aachen steht dir die Berufung offen. durch den Ring der Gaugesessenen wogt ein Schrei, ein dumpfes Grollen, wie zerwühlt von jähem Sturme tiefe Wasser schäumend rollen, rief der greise Eschenburger: Graf, das Urteil muß ich schelten, gehn Sie auch in langen Locken, unfrei sind Sie, die es fällten. Stelle sich zum Kampf der Kläger, dass er seinen Eid erhärte, ob er mag durch Gottes Urteil Leib auf Leib mit nacktem Schwerte. Gero trotzte: Welch Verlangen, Waffenehre soll ich wagen, wider ihn, ehrlosen Ächter, mit dem weiten Strick am Kragen? Rab darauf, dich wird er kleiden, was der Knabe stritt und strebte, traun, das brauchte sich sein Vater nicht zu schämen, wenn er lebte. Färbt sich rot die Spur des Bären, wächst der Mut auch Feigenhunden. Neiding, du verhöhnst den Kranken und entflohst vor dem Gesunden. Elmar lachte harm im Herzen, Feuer auf der hohlen Wange. Wenig dank ich eurer Milde, spracht ihr gleich mich los vom Strange. Euer Urteil macht mich elend, statt dem Henker mich zu geben, statt am Leben mich zu strafen, straft ihr zehnfach mit dem Leben. Zeigt ihr mir den Weg nach Aachen? Graf, mir ekelt vor der Reise. Gütig heißt man euren König, besser wär's, man hieß ihn Weise. Aachen? Nein, verklagt die Krähe siebenfach am Krähengerichte. Ihr erlangt ein Krähenurteil. Graf, verzeiht, wenn ich verzichte. Meint ihr Gnade, Hund und Katze, bettelhafter Hausversallen, mögen keifen um die Brocken, die vom Herrentische fallen. Gnad erfleht der arme Sünder, ich will Recht von Rechtes wegen. Heischt ich Recht, man hielte lachend euer Gesetzbuch mir entgegen. Unser Recht ist Götterwille, euer Gesetz ist Menschenmache, unser Recht ist Schild und Sühne, euer Gesetz ist Strick und Rache. Nur Gesetz, ihr Christenmänner, auch ich lauschte euren Sagen, nur Gesetz, so war es rechtens, euren Gott ans Kreuz zu schlagen. Nur Gesetz, die Arggesinden hatten Recht, ihn zu verderben, ein Gesetz bestand im Lande, und nach diesem mußt er sterben. O ihr Franken, wie der Jäger, spannt dem Wilde Garn und Netze, also uns hineinzutreiben, strickt und stellt ihr uns Gesetze. Erzne Schnüre, doch die Drähte dünken euch zu fein gespalten, Strenge, doch die Maschen dünken euch zu weit, uns festzuhalten. Zieht sie knapper, schweißt und schmiedet, lötet, klemmt und stopft die Lücken, neue Löcher alle Tage neue Flicken. Übt nur eure welschen Künste, Sachsenmut ist wohl zu beugen, nie zu brechen, künft'ge Tage sind der Wahrheit beste Zeugen. Scheiden muß ich, Groll im Herzen, edler Graf, euch heg ich keinen, glimpflich pflogt ihr eures Amtes, und ihr seid nicht von den meinen. Wär ich schuldig freigesprochen, müsst ich euch und mich beklagen. Schuld will Sühne, da ich schuldlos, kann ich euer Urteil tragen. Ihr, euch kommt ein Tag der Reue, glaubt, er kommt, dann werd ich schlafen, tief im Meer, im Sand der Düne, ob verstürmt, doch still im Hafen. Jetzt genug der Widerrede, alle Rede hat ihr Ende. Meines Schicksals dunkle Lose leg ich in der Götter Hände. Bleich geworden, immer bleicher, griff er schwankend nach der Wunde. Flut auf Fluten, unaufhaltsam, quoll das Blut ihm aus dem Munde. Auf den Rasen Flut auf Fluten, brach das Herz nach langem Harme, lautlos glitt der Vogelfreie in des Eschenburgers Arme. Ende von Abschnitt 10.